Good morning. Guten Morgen. Guten Morgen. So the next thing we need to dress ourselves with is the robe of humility. Das nächste, womit wir uns kleiden müssen, ist das Gewand der Demut. That's not an easy one, but nevertheless we have to wear it. Das ist keine leichte Aufgabe. Trotzdem müssen wir sie tragen. Look, recently somebody asked me to write a book on humility. Schau. Kürzlich bat mich jemand, ein Buch über Demut zu schreiben. And you know, I looked at this person, I said, when I have come to the place where I am truly walking in humility, I will write it. Ich schaute diese Person an und sagte, wenn ich den Punkt erreicht habe, an dem ich wirklich in Demut wandle, werde ich es schreiben. You know, here's what I've learned. Ich habe Folgendes gelernt. Pride so suddenly sneaks in our lives, it's very hard to detect. Der Stolz schleicht sich so subtil in unser Leben, dass er nur schwer zu erkennen ist. And I found that every day we have to consciously, actively put on the clothes of humility. Und ich habe festgestellt, dass wir jeden Tag bewusst und aktiv die Kleider der Demut anziehen müssen. You know, I think the best model we can ever find for humility, of course, was Jesus. Ich denke, das beste Vorbild, das wir je für Demut finden können, ist natürlich Jesus. And he didn't only teach on humility, he modeled it. Und er lehrte nicht nur Demut, er lebte sie auch vor. Think about this. Denk mal darüber nach. If you take Philippians chapter 2, wenn du Philipper 2 nimmst, it says actually that we should have the same attitude that was in Jesus Christ. Steht da, dass wir die gleiche Haltung haben sollen, die in Jesus Christus war. And then it says why? What attitude it was? Dann sagt es, warum und welche Haltung das war. It says that he humbled himself. Es heißt, er erniedrigte sich selbst. Even to the death of cross. Und wurde gehorsam bis zum Tod, ja, bis zum Tod am Kreuz. And then he's telling us what this humility looked like. Und dann sagt er uns, wie diese Demut aussieht. You know, it literally said that he let go of everything. He didn't hold on to anything. Es heißt wortwörtlich, dass er alles losließ und an nichts festhielt. And the Bible says he took the form of a servant. Die Bibel sagt, dass er Knechtsgestalt annahm. So to clothe yourself with the virtue of humility, which is a divine virtue. Sich mit der Tugend der Demut zu kleiden, was eine göttliche Tugend ist. Is actually meaning that you make yourself the servant of the people you think should serve you. Bedeutet eigentlich, dass du dich zum Diener der Menschen machst, von denen du denkst, dass sie dir dienen sollten. Now, doesn't suddenly humility look very different? Sieht Demut also nicht plötzlich ganz anders aus? No, we are fine to serve the people who we think are above us, and it's an honor to serve them. Wir sind gut darin, den Menschen zu dienen, von denen wir denken, dass sie über uns stehen und es eine Ehre ist, ihnen zu dienen. But true humility serves people who we don't think are worthy to be served by us and we don't want recognition for it. Aber wahre Demut dient Menschen, von denen wir glauben, dass sie es nicht wert sind, von uns bedient zu werden und wir keine Anerkennung dafür wollen. You see, that's when you know that you truly have clothed yourself with humility. Das ist der Moment, in dem du weißt, dass du dich wirklich mit Demut bekleidet hast. And that's exactly what Jesus did. Genau das hat Jesus getan. Jesus bowed down so low that he served the disciples who were supposed to serve him because he was their rabbi. Jesus verbeugte sich so tief, dass er den Jüngern diente, die ihm eigentlich dienen sollten, weil er ihr Rabbiner war. I tell you what, I don't remember how many times I've read the book Humility by Andrew Murray. Ich sage dir etwas, ich weiß nicht, wie oft ich das Buch Demut von Andrew Murray gelesen habe. I recommend it every one of you if you can read the book. Ich empfehle es jedem von euch, wenn du kannst. Lies das Buch. If it does to you what it did to me, it will mess you up real good. Wenn es dir so ergeht wie mir, wird es dich ordentlich durcheinander bringen. You know, in me, it just created this huge desire to wear this cloak of humility all the time. Das hat in mir den Wunsch geweckt, die ganze Zeit die Robe der Demut zu tragen. And the Bible is so talks so much about the rewards of humility. Und die Bibel spricht so viel über die Belohnungen von Demut. Who humble themselves, God will raise up. Wer sich demütigt, den wird Gott erhöhen. So we have to put on that robe of humility and wear it all the time. Wir müssen das Gewand der Demut anziehen und es die ganze Zeit tragen. Don't fight for position. Kämpfe nicht um Position. Don't put on religious humility, which is actually pride, saying, oh, I don't deserve anything, I'm just a simple worm. Lege keine religiöse Demut an, die eigentlich stolz ist und sagt, ich verdiene nichts, ich bin nur ein Wurm. Of course, you deserve everything that Jesus paid for. That's not humility to deny that. Natürlich verdienst du alles, wofür Jesus bezahlt hat. Es ist keine Demut, das zu leugnen. True humility is understanding that you can act as a king because you are, and now you choose to serve the others. Wahre Demut bedeutet zu verstehen, dass du als König agieren kannst, weil du es bist, und nun dienst du den anderen. That's the humility we need to close ourselves with. Mit dieser Demut müssen wir uns bekleiden. Fully understanding who we are and yet we humbly serve others. Wir verstehen ganz genau, wer wir sind, und doch dienen wir anderen demütig. Oh, may the Christian world rise up and put on the cloak of humility. Oh, möge die christliche Welt aufstehen und den Mantel der Demut anziehen. Do you know what? I personally believe that the devil is terrified of people who walk in true humility. Ich persönlich glaube, dass der Teufel eine große Angst vor Menschen hat, die in wahrer Demut leben. Because now we will never fight for a right, fight for position, but we will humbly serve others. Denn jetzt werden wir niemals für unser Recht kämpfen, für eine Position kämpfen, sondern wir werden anderen demütig dienen. And then he's going to give us the last two virtues to put on. Dann gibt uns noch die zwei letzten Tugenden, die wir anziehen sollen. And I really like how the Passion says the next one. Ich mag es wirklich, wie die Passion es ausdrückt. Unoffendable. Unbeleidigt. What a word! Was für ein Ausdruck! Hey Reinhard, what virtue are you wearing today? I'm wearing the virtue of being unoffendable. Hey Reinhard, welche Tugend trägst du heute? Ich trage die Tugend, nicht beleidigt zu sein. Go ahead and try it and see if you're able to offend me. Geh und versuche es, ob du in der Lage bist, and mich zu beleidigen. That's a virtue that we need to wear. Diese Tugend müssen wir tragen. And then be patient with others. Und dann sei geduldig mit anderen. There we go back to 1 Corinthians 13. Wir gehen zurück zu 1. Korinther 13. First attribute, love is patient. Second attribute, love is kind. Zum ersten Attribut, Liebe ist geduldig. Und das zweite Attribut lautet, Liebe ist freundlich. So look. Also schau. Let's imagine that every Christian in the world will ignore everything in the Bible. Stellen wir uns vor, dass jeder Christ auf der Welt alles in der Bibel ignorieren würde. Regarding to instructions how we need to live a Christian life. Not regarding theology. Was die Anweisungen betrifft, wie wir ein christliches Leben zu führen haben. Nicht aber die Theologie. And we'll say, I will live by Colossians chapter 3, verse 12. Und jeder Christ würde nach Kolosse 3, Vers 12 leben. I know I'm fully loved by God, always and dearly. Ich bin immer und innig von Gott geliebt. I've been divinely chosen to be holy. Ich wurde göttlich auserwählt, heilig zu sein. So from today on, I will be merciful and I will always try to understand everybody. Von heute an werde ich barmherzig sein und immer versuchen, die Menschen zu verstehen. I will be compassionate and show kindness to everybody. Ich will voller Mitgefühl und allen gegenüber freundlich sein. I will walk gently and humbly before men and God. Ich will freundlich und demütig vor den Menschen und Gott wandeln. I will never be able to be offended and I will be patient with everybody. Ich werde nie beleidigt sein und ich werde geduldig mit allen sein. You need no more instruction on how to represent God well. Du brauchst keine weiteren Instruktionen, wie du Gott gut repräsentieren kannst. It's just one verse. Nur ein Vers. Beautiful, huh? Wunderschön, nicht wahr? Let's represent him well and put on these clothes every morning. Lass uns ihn gut repräsentieren und jeden Morgen diese Kleidung anziehen. And meditate on these powerful truths. Und über diese kraftvollen Wahrheiten meditieren. See you guys tomorrow. Wir sehen uns morgen.